aus dem Hörspielarchiv. In dieser Reihe, meine Damen und Herren, wiederholen wir nun Ahasver von Walter Jentz. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks aus dem Jahre 1956. Regie führte Fritz Schröder-Jahn. Ruhe denn sanft und sei das Grab dir leicht. Zum dritten Male, ruhe denn sanft, da du ans Ziel gekommen bist und den Staub von deinen Schuhen schütteln darfst. Deine Reise war lang und beschwerlich die Straßen. Und wenn du ruhen wolltest, war die Herberge verschlossen und die Lichter im Hause waren verlöscht. Der Pastor beugte sich zur Erde hinunter und warf den Sand auf das Grab. Dann trat er einen Schritt zurück, scheu und beinahe ein wenig linkisch. Und die Trauergäste gingen langsam an dem kleinen, ausgeschachteten Rechteck vorbei, feierlich und sorgsam darauf bedacht, dass sie ihre Schuhe nicht mit Lehm beschmutzten. Einige Frauen hatten Taschentücher vor den Mündern. Und die Kinder beugten sich neugierig vor, wenn sie ihre Blumen mit einem kleinen Schlenkern der Hände auf den Sarg warfen. Dann wurde es plötzlich sehr still. Ich ging einen Schritt zurück und setzte mich an der anderen Seite des Weges auf eine Bank. Ich bin jetzt ganz allein und habe endlich Zeit, von meinem Freunde Abschied zu nehmen. Ich lehne mich zurück und schließe die Augen. Ich spüre den Geruch der frischen Erde. Und während ich die Hände wie zum Gebet falte, erzähle ich mir noch einmal die Geschichte seines Lebens. Diese seltsame Geschichte des Professor Albrecht Busch, die nun zu Ende ist. Die Moritat jenes Wanderers, der immer dann weiterziehen musste, wenn er sich endlich am Ziel glaubte. Ich war dabei, als diese Geschichte begann, damals im August 1932, da Albrecht Busch zum ersten Mal glaubte, den Strom überflogen zu haben, den er danach noch so oft durchwaten sollte. Zum Wohl, Herr Direktor. Und auf viele Jahre, Albrecht. Ich danke dir. Rosi, Papa, darf ich das Glas austrinken? Ja, was meinst du, Lore, sollen wir es ihm erlauben? Aber klar, Papa. Und ich will auch so ein Glas wie ihr auch. Also gut, Kinder. Aber danach müsst ihr wirklich zu Bett. Es ist beinahe 11, in der Schule gibt es keine Entschuldigung. Ach, das ist doch nicht so schlimm. Doch, doch, schnell. Mami, erzähl euch noch eine Geschichte, wenn ihr euch beeilt. Und du kommst nicht mehr? Ja, doch, doch, natürlich, Kleines. Aber ich muss vorher noch was mit Onkel Hans besprechen. Hans, gehen wir auf den Balkon? Also, ja, aber gerne, Albrecht. Schade, ich habe diesen Blick sehr geliebt. Sieh mal da unten die Autos. Kleine goldene Punkte. Und da drüben Strahlen, Bänder, Kurven und Schlangen aus Licht. Die großen Reklamen am Kurfürstendamm. Schade. Du willst fort von hier? Roth liebt die Stille. Vielleicht hat sie recht, die Kinder brauchen einen Garten. Ein Grundstück haben wir schon, draußen am Wannsee. Ich weiß nicht, ob du es verstehst, Hans. Es ist ein seltsames Gefühl. 39 Jahre alt und schon am Ziel. Was hast du? Freust du dich nicht? Seltsam. Jetzt habe ich alles, was ich mir immer gewünscht habe. Eine Frau, die ich liebe. Zwei Kinder, die zu den schönsten Hoffnungen berechtigen. Bald ein Haus und einen großen Park. Meine Methoden haben sich durchgesetzt. Die Wissenschaft billigt meine Thesen. Ich bin Professor und seit heute Chefarzt in einer großen Klinik. Wie oft habe ich diesen Tag herbeigesehen? Abends, wenn ich nicht schlafen konnte und Pläne machte, wie alles einmal werden sollte. Sogar von diesem Gespräch habe ich geträumt. Wir beide standen allein auf dem Balkon, genau wie jetzt. Aber wir sprachen von anderen Dingen, von unserer Penela-Zeit, von Jumbo, vom dicken Klagemann, von Poppe und vom Zeichenfranz, bei dem wir immer die Wassergefäße auf die Heizungsrohre schütteten. Ich habe Angst, Hans. Na, komm, wir wollen... Nein, bitte lass uns noch nicht hineingehen. War etwas in der Klinik heute? Na nein, sie waren alle sehr freundlich. Sogar Sörensen hat mir gratuliert. Du weißt, er war bisher mein Kollege. Ich mochte ihn eigentlich nie. Er ist für Hitler. Aber als Arzt kann ich nichts gegen ihn sagen. Nein, Sörensen wird mir nichts tun. Und sonst? Na, ich wüsste niemanden, der gegen mich ist. Na? Aber da kommt Ruth, bitte lass dir nichts anmerken. Nein, nein. Ich wollte nicht reinkommen, die Kinder warten. Ja, ich gehe schon. Und Sie, Hans? So in Gedanken? Ach. Heute an Albrechts Ehrentag? Nein, nein, nein, verzeihen Sie. Ich war noch bei dem, was Albrecht mir erzählte. Ernste Gespräche? Ja, wir sprachen von dem neuen Haus, Ruth, am Wannsee, nicht wahr? Ja. Ich hoffe, Sie bauen mir ein kleines Gastzimmer. Wann soll es denn fertig sein? Der Architekt meint Anfang übernächsten Jahres. Vielleicht im März. Im März, sagten Sie. Im März 1934. Bitte lassen Sie Dr. Sörensen zu mir kommen. Sofort? Ja, es ist eilig, sofort. Das Bild von Ruth. Privatkorrespondenz. Schreibtischlampe kann hier bleiben. Kittel und Schürze werde ich heute Abend mitnehmen. Herein. Sie haben mich rufen lassen, Herr Professor? Ja, bitte nehmen Sie Platz, Herr Kollege. Ich glaube, Sie wissen, warum ich Sie rufen ließ. Nein, ich habe keine Ahnung. Dann will ich Ihnen sagen, ich habe Ihnen etwas mitzuteilen, Sörensen. Hier in der rechten Schreibtischschublade finden Sie einen Durchschlag des Rücktrittsgesuchs, das ich vor ein paar Tagen den zuständigen Stellen überreicht habe. Professor. Na bitte, bitte behalten Sie Platz, Sörensen. Ich zweifle nicht, dass man meiner Bitte entsprechen wird. Ich weiß, dass Sie seit langem, zumindest aber seit einem Jahr, die Hoffnung haben, einmal hier an meiner Stelle zu sitzen. In meinem Rücktrittsgesuch habe ich das Ministerium gebeten, Sie zu meinem Nachfolger zu ernennen. Sie? Mich zu Ihrem Nachfolger? Sie sind ein ausgezeichneter Arzt, Sörensen. Etwas weniger Politik und Fanatismus und Sie wären vollkommen. Aber in ein oder zwei Jahren würden Sie meinen Posten so oder so bekommen. Und deshalb gehe ich lieber freiwillig, ehe man mich hinauswirft. Durch den Brief, den ich vor ein paar Tagen geschrieben habe, gewinnen Sie 2 Jahre. Dafür bitte ich Sie, sich der Herren anzunehmen, denen es nicht möglich ist, meinen Weg zu gehen. Ich denke vor allem an Dr. Rosenbaum. Wollen Sie mir versprechen, Sörensen, dass Sie für Rosenbaum eintreten, wenn es soweit ist? Sie haben die Möglichkeit, ich nicht. Selbstverständlich, Herr Professor, werden Sie es anordnen? Ich habe nichts mehr zu befehlen, ich habe Sie nur um eine Gefälligkeit gebeten, weiter nichts. Ja, aber was werden Sie jetzt tun? Ich werde versuchen, meine alte Praxis wieder aufzubauen, vielleicht gelingt es mir. Und Ihre Familie? Wie viel Uhr haben wir? 13:10 Uhr. Dann ist meine Frau mit den Kindern vor 10 Minuten in Paris angekommen. Leben Sie wohl, Sörensen, es ist alles geordnet und denken Sie an Rosenbaum, Sie haben es mir versprochen. Leben Sie wohl, Herr Professor. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Dankeschön, das ist nett von Ihnen. Übrigens, wenn Sie ein Haus suchen, Bismarckstraße 14, direkt am Wannsee, dort ist Umstände halber eine Villa günstig zu verkaufen. Und wie hoch ist die Miete? 17.000 Francs, Madame. Es ist ein Freundschaftspreis. Ich danke Ihnen, Monsieur Tarot. Dürfte ich mir jetzt auch die Vorderzimmer ansehen? Ja, aber bitte sehr. Wenn Sie hier hereinkommen würden. Danke. Das Speisezimmer. Die Möbel müssten freilich so bleiben. Ja, ja, natürlich. Es ist ein hübsches Zimmer. Wir werden uns hier bestimmt wohlfühlen, Monsieur Tarot. Aber wird Ihnen das Eckzimmer nicht zu klein sein? Sie bringen ein großes Opfer. Ein bescheidener Freundschaftsdienst für Monsieur Busch, Madame. Was ich kann, verdanke ich ihm. Aber Sie sind müde und werden sich ausruhen wollen. Ich lasse Sie jetzt allein und gehe ein wenig mit den Kindern spazieren, wenn Sie erlauben. Oh, das wäre so nett. Dann sollten Sie etwas wünschen, dann brauchen Sie nur zu schellen. Geneviève wird Ihnen helfen. Au revoir, Madame. Oh, das wird Dr. Schwerlin sein. Er war so freundlich, sich um das Gepäck zu kümmern. Ja, ich werde ihm aufmachen. Einen Moment, Madame. Und seien Sie unbesorgt, es wird alles gut werden. Monsieur Schwerlin. Ja. Bitte gehen Sie nach dort. Sie werden bereits gesehen. Hier bin ich, Hans. Mhm. Netter Mann, dieser Tarot. Ja, er hat sich gar nicht verändert. Ich erinnere mich noch genau an ihn. Er volontierte, als Albrecht Oberarzt war. Gut, sind Sie müde? Hier also werden wir wohnen. Im Salon der alten Madame Tarot, die vor ein paar Wochen gestorben ist. Schuhenbezüge über den Stühlen. Auch Piersessel, auf die man sich nicht zu setzen wagt. Ein alter Schrank. Und Vitrinen mit Porzellan aus vergangenen Jahrhunderten. Wie still es hier ist. gläsern und still. Mein Gott, fahren denn keine Straßenbahnen, hier keine Autos. Oh, gut. Ein Park. Grauer Staub auf den Bäumen, mitten im März. Hans, sehen Sie den Mann da unten, der jetzt durch das große Tor geht? Monsieur Tarot? Tarot, ich kenne diesen Namen nicht. Ich habe ihn nie gehört. Na gut, ist Ihnen nicht gut? Soll ich Ihnen etwas bringen? Wasser vielleicht und Cognac oder... Dieses Haus werden wir nie mehr verlassen. Aber wo? Die Kinder werden groß. Sie sprechen Französisch. Manchmal reden wir von Berlin. Oder von Albrecht. Gut. Aber Albrecht ist weit weg. Ich will hier heraus, Hans. Ich will hier nicht bleiben. Ich will zurück nach Berlin, zurück zu Albrecht. Er braucht mich jetzt. Gut. Sie müssen an die Kinder denken. Joachim ist 10, Lore 8. Der Abschied wird Ihnen mit jedem Tag schwerer. Noch finden Sie es interessant. Wer weiß, wie es in 3 Jahren aussehen wird. In 3 Jahren? Sie haben recht, Hans. Oder in 10, Ruth. Werde die Vorhänge mal zuziehen. So. Und nun können Sie ein bisschen schlafen. Aber Sie bleiben hier, ja, nicht wahr, Hans? Ja, ich bleibe hier, natürlich. Ich habe Angst. Es ist alles so fremd. Ich fürchte mich. Sie können jetzt ganz ruhig schlafen, Ruth. Sie sind doch in Sicherheit. Kann Ihnen ja gar nichts passieren. Sie müssen gut ausgeschlafen sein, wenn die Kinder kommen. Es ist doch nur eine Reise, nicht wahr? Sie schlafen ja schon. Ich trat leise auf den Balkon. Es war ein wunderbarer Märztag, warm und weich. Die Vögel schilpten auf den Bäumen, Krokus und Schneeglöckchen öffneten ihre Blätter, und der kleine, bucklige Gärtner, der mich bei meiner Ankunft begrüßt hatte, harkte den Kies auf den Wegen. Ich stellte mich ganz nah ans Geländer, legte die Hände auf die Brüstung und schloss die Augen. In dieser Sekunde wusste ich, dass Ruth recht gehabt hatte. Und dass sie dieses Haus wirklich nicht mehr verlassen würde. Später freilich, als ich nach Berlin zurückgekehrt war, glaubte ich manchmal, meine Ahnung hätte mich getrogen. Denn schon ein Jahr, nachdem ich Ruth und die Kinder in der Obhut Monsieur Tarots zurückgelassen hatte, konnte Albrecht seine kleine Wohnung in der Hebbelstraße mit einer gut eingerichteten Praxis in Dahlem vertauschen. In kurzer Zeit war er zu einem begehrten Spezialisten geworden. Und da man ihn, den vielfach dekorierten Frontoffizier, zunächst ganz unbeachtet ließ, durfte er hoffen, seine Familie eines Tages nach Deutschland zurückholen zu können. So ernst, Frau Roth? Albrecht hat geschrieben. Aber nichts Gutes, wie ich sehe. Schade, ich hatte mich auf den Abend in der Oper gefreut. Sollen wir ihn absagen? Nein, nein, Pierre, um Gottes Willen. Die Kinder freuen sich schon die ganzen Ferien auf diesen Abend. Jetzt absagen, das ist unmöglich. Aber lesen Sie selbst. Bitte nicht, das möchte ich keinesfalls. Wenn Sie mir etwas vorlesen wollen... Lesen Sie nur. Ihr Urteil ist mir wichtig, Pierre. Das verstehe ich nicht. Er will, dass wir nach Deutschland zurückfahren. Mit den Kindern, Pierre. Wir haben ihm doch geschrieben, dass Joachim und Lore jetzt im Internat sind. Wer weiß doch, wie schwer das alles war. Vielleicht deshalb. Ja, so wird es sein. Das verstehe ich wirklich nicht. Er fürchtet, die Kinder könnten ihm fremd werden. Er hat Angst, sie könnten ihre Muttersprache verlernen. Er ist eifersüchtig, Pierre. Eifersüchtig auf mich. Und vielleicht auch auf Sie. Ruth, das ist Wahnsinn. Ich bin sein Freund und alles, was ich tue für Sie und für die Kinder, geschieht in seinem Namen. Trotzdem, Pierre, er hört von mir, was Sie für richtig halten. Er ist weit fort. Was soll er tun? Aber die Kinder mussten doch in ein Internat. Wir hatten doch gar keine andere Wahl. Diese ewigen Nadelstiche der Lehrer, die Gehässigkeiten der Mitschüler. Ich kann ihn nicht mehr vergessen, diesen Tag, als sie sich da unten vor dem Haus aufstellten. Pierre, bitte seien Sie still. Der kleine Gaston vorweg und die anderen hinterher. Diese Meute von Kindern. Und alle schrien sie,

Und heute ist es uns gelungen, bei der Außenarbeit zu entkommen. Allein hätte ich es nicht gewagt, aber es waren noch zwei andere dabei. Und was wollen Sie nun tun? Zunächst zu einer Tante im Schwarzwald. Sie lebt in der Nähe der Schweizer Grenze. Vielleicht kann sie mir helfen. Meinen Sie, dass ich durchhalten werde mit meinem Verband? Mit dem Verband schon, aber nicht mit dem Anzug. Warten Sie, Sie haben ungefähr meine Figur. Kommen Sie mit, ich werde Ihnen helfen. Aber das können Sie doch nicht, wenn das rauskommt. Ich helfe Ihnen gern. Außerdem sind Sie nicht der Erste. Warum bist du nicht in der Praxis? Hast du ein Kursbuch? Ja, Kursbuch, natürlich. Ja, Moment. Komm, gib her. Hier, was ist denn los? Na, erzähl doch mal. Ich erkläre dir alles später. C4, Berlin, Paris. Ja, Berlin ab 15.06 Uhr. Brüssel an. Also, ja, das genügt. Dann habe ich noch 10 Minuten Zeit. Na, erzähl doch mal, Albrecht. Da ist ja gar nicht viel zu erzählen. Hast du die Mittagsnachrichten gehört? Ja. Es sind 3 Häftlinge entflohen, aber man hat sie schon wieder eingefangen. So ein Gewaltverbrecher gewesen. Nein, es waren politische. Einer war übrigens verwundet. Ich habe ihn behandelt. Ach ja. Und du meinst, man hat ihn gesehen? Nein, das nicht. Aber ich habe ihm einen Anzug von mir gegeben und ich bin sicher, dass man ihn zum Reden bringt. Er hieß Henrizi, ein Sohn von Pastor Henrizi. Ja. Dann allerdings. Ja, ich werde dich begleiten. Nein, es ist besser, wenn ich alleine gehe. Es würde sonst zu sehr auffallen. Also leb wohl. Ja, hast du denn Geld? Brauchst Nein, danke. Danke, ich hab genug bei mir. Auch der Pass ist in Ordnung. Und den Schmuck, den ich für Ruth besorgt habe, werden Sie nicht finden. Bis Mitternacht bin ich über die Grenze. 2 Tage später wusste ich, dass mein Freund in Sicherheit war. Aber danach verging eine lange Zeit, ehe ich wieder etwas von ihm hörte. Und seine ersten Briefe waren traurig und kurz. Er war einsam und mutlos. Und Pierre Tarot war nun sein einziger Freund. Albrechts Argwohn, dass Pierres Hilfsbereitschaft mehr der Frau als der Gattin des Lehrers gegolten habe, zerschlug sich schnell und die Freundschaft zwischen Pierre und Ruth wurde zu einer Freundschaft zwischen allen dreien. Endlich um die Weihnachtszeit des folgenden Jahres hatten Tarots Bemühungen Erfolg und Albrecht bekam eine Stellung in einem großen Hospital. Dann ging alles sehr schnell. Und im Sommer 1939 konnte mein Freund zum ersten Mal daran denken, die fremde Wohnung zu verlassen und ein bescheidenes Appartement in der Nähe des Boulevard Saint-Michel zu mieten. Eines Abends saß er mit Ruth in einer kleinen Bar am Boulevard Saint-Michel. Ich habe die Wohnung schon gesehen. Sie ist nicht groß, aber die Zimmer sind sehr geräumig. Vorne ein großes Salon auf die Straße hinaus, daneben ein reizendes kleines Appartement für dich und nach hinten unser Schlafzimmer und 2 kleine Kammern. Albrecht. Naja, es ist nicht viel, aber ich glaube, wir werden zufrieden sein. Ich habe auch schon eine Anzahlung geleistet. Freust du dich? Bitte frag nicht, Albrecht. Ich möchte nichts sagen heute Abend. Ich möchte nur die Musik hören und tanzen und dich ansehen. Die ganze Zeit. In ein paar Wochen, da wirst du Madame Tarots Sessel vergessen haben und den Kamin mit den goldenen Zacken und die Uhr aus dem Louis-Seesen. Du wirst denken, alles das sei ein Traum gewesen. Mhm. Und ein paar Jahre später werden wir uns draußen ins Cody Villa kaufen, die wir letzten Sonntag gesehen haben. Dann bekommen die Kinder ein großes Zimmer. Na, Joachim ist ja beinahe 16 und Lore wird auch schon eine junge Dame. Bitte, Albrecht, sprich nicht mehr. Wir wollen nicht immer Pläne machen. Heute Abend ist alles so schön. Komm, lass uns tanzen. Gern, wenn du willst. Und dann lass uns noch eine Flasche Champagner trinken. Oder müssen wir für die Villa sparen? Du solltest nicht spotten. Wer weiß, in ein paar Jahren ist es vielleicht wirklich soweit. Der Chef hat mir heute die Oberarztstelle versprochen, wenn Paschou geht. Ach. Natürlich wird es böses Blut geben, aber Sie werden sich schon an mich gewöhnen. Außerdem will sich Molette um meine Naturalisierung bemühen. Albrecht. Ist das keine gute Nachricht? Und nun wollen wir tanzen. Ruth fühlte, dass man Albrecht und sie feindlich ansah, weil sie Deutsch sprachen. Und sie schämte sich, als sie bemerkte, dass die Leute ihnen beim Tanzen auswichen. Albrecht aber sah es nicht. Er dachte an seinen Vortrag auf dem Kongress im August, an die Naturalisierung und an die kleine Wohnung am Boulevard Saint-Michel. Am 15. August, 3 Tage vor seinem Vortrag und 1 Monat vor dem geplanten Umzug in die neue Wohnung, wurde Albrecht zu Professor Moulette, seinem Chef, gerufen. Bonsoir, Monsieur Busch. Bitte nehmen Sie Platz. Danke sehr. Zigarette? Nein, vielen Dank. Oh, verzeihen Sie, ich vergaß, dass Sie nicht Raucher sind. Ja. Aber wenn ich selbst... Bitte schön, ja. Dankeschön. Sie sind noch spät in der Klinik, Dr. Busch. Etwas Besonderes? Ja, mir fehlte noch ein Aufsatz für meinen Vortrag am Mittwoch vor dem Kongress. Ach, für Ihren Vortrag. Es ist gut, dass Sie davon anfangen. Deswegen habe ich Sie bitten lassen. Ach, ist mein Vortrag verschoben? Soll ich vielleicht erst am zweiten Tage sprechen? Nein, nein. Nicht verschoben. Doch, ich bin gerne bereit, mit Dr. Porois zu tauschen. Ist vielleicht sogar ganz günstig. Die Karzinomdebatte am ersten Tag, man wird sich wieder festbeißen. Nachher ist für die anderen Vorträge kein Platz mehr. Darum handelt es sich nicht, Herr Busch. Es tut mir leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass Sie Ihren Vortrag überhaupt nicht halten können. Ach, der Kongress fällt aus? Ja, auch daran hat man gedacht, natürlich, der politischen Lage wegen. Aber ich habe hier vorhin die Nachricht bekommen, dass nun doch alles beim Alten bleibt. Das verstehe ich nicht, Herr Professor. Der Kongress findet statt, Dr. Busch, nur es werden keine Deutschen eingeladen. Ach so. So ist das also. Ja, ich habe lange mit Professor Ronsard telefoniert, gerade eben, ich Sie zu mir bitten ließ. Natürlich habe ich ein Wort für Sie eingelegt. Ich kann Ronsard verstehen, bei der gespannten Lage muss man mit Provokationen rechnen. Niemand könnte für die Sicherheit des deutschen Herrn garantieren. Außerdem denken Sie bitte an das Auftreten von Salzmann und die Rede über die Rassentheorie von Professor Rath auf dem Internistenkongress in London. Wenn sich hier etwas Ähnliches wiederholt, wird es unweigerlich zu Tumulten und Ausschreitungen kommen. Ja, aber ich, Herr Professor... Das habe ich Ronsard gesagt, Dr. Busch. Natürlich sind Sie in einer anderen Lage als Ihre Kollegen. Sie haben fliehen müssen, gewiss. Aber sind Sie nicht auch erst sehr spät gegangen? Andere haben sich nicht so lange halten können. Ich war im Krieg Offizier und wurde verschiedentlich dekoriert. Das hat mir geholfen. Natürlich, Dr. Busch. Das wissen Sie und ich. Aber für die anderen sind Sie ein Deutscher. Und für die Deutschen ein Aussätziger. Außer Sörensen hat niemand mit mir gesprochen in London. Und dennoch haben Sie versucht zu bleiben, solange es irgend ging. Sie haben geduldet, dass man Ihren Namen missbrauchte. Busch ist ja auch noch da. Wie oft habe ich das gehört? So schlimm kann es also nicht sein. Tja, haben Sie das nicht gewusst? Hätten Sie anders gehandelt, Herr Professor? Deutschland war meine Heimat. Und hatte ich nicht die Pflicht, denen zu helfen, die nicht die Mittel besaßen, um fliehen zu können? Na ja, ich will mich nicht verteidigen, bitte glauben Sie das nicht. Aber ich konnte nicht anders handeln. Naja, auch ich hätte es wohl nicht anders gemacht, Dr. Busch. Aber es ist jetzt gleichgültig. Außerdem wird niemand eingeladen. Es hätte Ihnen also nichts genützt, wenn Sie am ersten Tag geflohen wären. Ja, es ist nun mal Ihr Schicksal, Dr. Busch, als Jude verfolgt und als Deutscher verfemt zu sein. Ja, was ist das? Es ist mein Vortrag, Herr Professor. Ich glaube, er ist wichtig. Die Tierversuche haben Erfolg gehabt. Dr. Paschou soll die Ergebnisse als seine eigenen bekannt geben. Paschou wird es nicht tun, aber ich werde es selbst machen. Sie? Ja, ich. Ich verlese die Ergebnisse der Forschungen von Dr. Albrecht Busch. Ja, so wird es gehen. Ja, kann nicht auch das einen Skandal verursachen? Wenn ich es tue, nicht. Noch etwas? Nein. Also dann auf morgen, Dr. Busch. Halt, noch eins. Wenn es Krieg gibt, werden alle Deutschen als feindliche Ausländer interniert. Alle Deutschen. Also auch die Juden. Die Pläne sind vorbereitet. Man wird ein großes Lager nordöstlich von Paris errichten, Stacheldrahtbaracken. Ne? Sie wissen, was das heißt. Aber ich kenne den Inspektor, Colonel Maes, alter Freund von mir. Ich habe ihm gesagt, wenn es zum Schlimmsten kommt, dann wüsste ich einen Mann für ihn. Sie sind sehr freundlich zu mir, Herr Professor. Als Lagerarzt lebt man immer noch besser als ein einfacher Gefangener. Außerdem hat man eine Beschäftigung. Wir verstehen uns, nicht wahr? So, leben Sie wohl, Dr. Busch. Au revoir. Auf Wiedersehen, Herr Professor. Und haben Sie Dank für alles. Schon gut. Jetzt gehen Sie. Draußen wartet ein Freund auf Sie. Guten Abend. Ach du, Pierre. Um diese Zeit? Ich wusste es schon seit vorgestern, Albrecht. Ruth auch. Wir hatten einfach keinen Mut, es dir zu sagen. Vielleicht ist es doch besser, der Chef hat es dir selbst gesagt. Doch, doch, sicher. Du musst es nicht so schwer nehmen, Albrecht. Es geht vielen so wie dir. Ich habe vorhin mit Dr. Gutmann gesprochen, der hatte auch schon eine Einladung. Du weißt doch, wie die Stimmung ist seit der letzten Rede Hitlers. Da kann man kaum noch ein deutsches Wort auf der Straße sagen. Das musst du verstehen. Komm, steig ein. Ruth erwartet uns. Bitte fahr nicht so schnell. Ich möchte noch etwas Zeit haben. Es kam alles so plötzlich, weißt du? Nein, bitte, fahr nicht über die Champs-Élysées. Warum denn nicht? Wir sind doch immer so gefahren. Ich möchte nicht an der deutschen Botschaft vorbei. Er weiß jetzt alles, Ruth. Albrecht. Ihr hättet es mir eher sagen sollen. Ich wusste ja gar nicht, dass es so stand. Ich habe immer nur an meinen Vortrag gedacht, an die Wohnung am Wulmich. Ist nun auch vorbei. Es wird Krieg geben. Ich weiß es ganz genau. Herr Albrecht, wenn nicht ein Wunder geschieht. Und wann? In einer Woche, in 14 Tagen, in einem Monat. Nein, länger wird es nicht dauern. Dann werden Sie mich internieren. Und Ruth. Und die Kinder. Aber das ist noch gar nicht das Schlimmste, denn dann werden die Deutschen kommen und die Gefangenen befreien. Sie werden die Lager durchkämmen und die Juden herausholen. Sie werden uns nach Deutschland zurückbringen und uns wieder in ein Lager werfen, aber dann für immer. Albrecht, es wäre doch immerhin möglich, dass die Deutschen nicht nach Paris kommen. Doch, doch, sie werden kommen. Und darum gibt es nur eines. Du weißt es, Pierre. Du warst immer unser Freund und für die Kinder bist du ein zweiter Vater gewesen. Nein, nein, Ruth, widersprich mir nicht. Es ist so. Wenn ich fort bin, könnt ihr alle glücklich sein. Nein, Albrecht. Ich bin deine Frau und die Kinder sind die Kinder eines Juden. Du darfst uns nicht noch einmal allein lassen. Wir dürfen uns jetzt nicht trennen. Wir müssen alle zusammenbleiben. Auch die Kinder sollen kommen. Man wird uns trennen, das weißt du so gut wie ich. Nein, Ruth, die Kinder bleiben im Internat. Da sind sie viel sicherer als hier. Damals, vor 2 Jahren, als ich ankam, da habe ich alles mit Pierre besprochen. Du hast es mir versprochen, Pierre. Ja. Was habt ihr vor? So rede doch endlich, Albrecht. Die Kinder bleiben an der Loire. Es wird ihnen nichts passieren. Aber sie sind Deutsche. Wenn der Krieg ausbricht, nicht mehr. Sie heißen dann... Albrecht. Tarot. Joachim und Lore Tarot. Ich werde sie adoptieren. Da Frauen es Franzosen werden sie nichts tun, Ruth. Und du? Und die Deutschen? Du bist Arierin, es wird dir nichts geschehen. Es ist die einzige Möglichkeit, Ruth. Ich habe darum gebetet, dass es niemals so weit kommen möchte, aber jetzt haben wir mit allem zu rechnen. Du musst an die Kinder denken, Ruth. Der Krieg wird nicht lange dauern, bestimmt nicht. Mehr als ein Jahr können sich die Deutschen nicht halten, alle sagen das. Wenn wir jetzt nichts tun, dann ist es um uns geschehen. Wir haben gar keine andere Wahl. Denk doch, Ruth, nur ein Jahr, das ist doch nicht lange. Und wenn es länger dauert... 4 oder 5 oder 6 Jahre und wir hören nichts voneinander. Es wird nicht so lange dauern, Ruth. Außerdem ist es für uns nicht so schlimm, schlimm ist es nur für Pierre. Für ihn ist es am furchtbarsten. Wir wollen jetzt nicht davon sprechen. Und wenn es keinen Krieg gibt, wenn alles noch einmal vorbeigeht. Es gibt Krieg, Ruth. Diesmal wird Hitler marschieren. Und wenn ein Wunder geschieht? Es gibt keine Wunder. Dann feiern wir alle ein großes Fest. Die Kinder kommen. Lora trägt ihr erstes langes Kleid und Joachim ein Smoking. Und dann schauen wir auf die Lichter am Bulmisch. Und Pierre hält eine Rede. Und es wird genauso sein wie damals. In Berlin. An dem Abend, als Hans bei uns war. Und wir auf dem Balkon standen. Und die Lichter vom Kurfürstendamm zu uns herüberleuchteten. Monsieur le Docteur Busch, Sie übernehmen ab heute den Posten des Lagerarztes. Melden Sie sich in einer Stunde bei Dr. Poussin, der Ihnen alles weitere erklären wird. Jawohl. Lazarett Baracke 3. Merci, Monsieur. Schnell, ich habe nicht viel Zeit, Dr. Busch. Ich heiße Poussin. Das ist Schwester Marianne, sie wird Ihnen helfen. Und dies hier, das ist eine Liste aller Ärzte, die zurzeit in diesem Lager inhaftiert sind. Sie können einen von Ihnen als Hilfsarzt heranziehen. Guten Tag, ich habe es eilig. Wenn Sie etwas brauchen, erreichen Sie mich morgen zwischen 10 und 12 in Baracke 15. Bonjour, Monsieur. Übrigens, ja, einer der Ärzte ist krank, ein gewisser Rosenbaum. Ich habe ihm schon einen Sulfonamidstoß gegeben, wenn Sie einmal nach ihm sehen wollen. Dr. Rosenbaum. Dr. Rosenbaum. Ja. Ja. Wer sind Sie? Was wollen Sie von mir? Ich kenne Sie nicht. Erinnern Sie sich doch, Berlin. Maria Elisabeth Hospital. Das ist schon lange her. Dr. Sörensen. Sörensen. Ja, was ist mit ihm? Ist er auch verhaftet? Er war immer sehr gut zu mir. Die anderen haben sich gewundert. Er hat mich noch lange gehalten. Warum wollte ich das wissen? Ist das ein Verhör? Ich bin schon so oft verhört worden. Verhör? Nein, Sie haben Fieber, Dr. Rosenbaum. Ich hatte eine kleine Wohnung. Ja, Ulandstraße 23. Woher wissen Sie das? Ich kenne Sie ja nicht. Ach, bitte berichten Sie mir das Kissen etwas höher. Das verfluchte Stroh. Ich habe Sie schon mal gesehen. Waren Sie dabei, als Sie mir die Wohnung zerschlagen haben? Nein, Sie waren nicht dabei. Schlafen Sie, Herr Rosenbaum. Hier wirft keiner mit Steinen auf Sie. Ich hatte einen falschen Pass. Und an der Grenze haben Sie mich erwischt. Die Deutschen? Nein, nein, nicht die Deutschen, die Franzosen. Aber ich bin ihnen entkommen. Ich bin geflohen. Und danach habe ich mich versteckt. René Armand, schöner Name, nicht? Ich war in einem Krankenhaus als Pfleger, aber dann hat mein Kollege mich angezeigt. Sergei, ein Kroate, er wollte meinen Posten haben. Was ist denn Schatten da drüben am Fenster? Jetzt? Jetzt ist er wieder da. Wie ein Uhrzeiger. Sind Sie dort? Von links nach rechts? Von rechts nach links? Das ist der Posten, Dr. Rosenbaum. Er braucht Sie nicht zu beunruhigen. Er ist für unsere Sicherheit da. Kommst du mir etwas näher? Bitte? Ist es ein Deutscher? Nein, nein, Sie brauchen keine Angst zu haben. Die Deutschen kommen hier nicht her. Wann kommen die Deutschen? Das war die brennende Frage, die die einen im Lager voll Hoffnung, die anderen voll Angst und Verzweiflung besprachen. Aber Monat für Monat verging, ohne dass irgendwelche Veränderungen eine Antwort gaben. Dr. Rosenbaum wurde gesund. Albrecht und er unterhielten sich oft von vergangenen Zeiten. Das Essen wurde schlechter und die Kälte schnitt in die Haut der Gefangenen, wenn sie morgens zum Appell vor dem Lagertor antreten mussten. Mein Freund bekam manchmal ein Paket von Madame Tarot und einen Gruß von Pierre und den Kindern. Alles, was man ihm schickte, teilte er mit Dr. Rosenbaum. Es wurde Mai. Die deutsche Offensive begann. Aber dann, als es sich herausstellte, dass das Lager nicht verlegt wurde, sondern alle Gefangenen den Deutschen übergeben werden mussten, geschah ein Wunder. Dr. Busch! Dr. Busch! Ja, was ist denn? Sie sollen sofort zum Lagerkommandanten kommen. Aber schnell, es ist sehr wichtig. Ja. Und seien Sie leise, damit die anderen nicht aufwachen. Höchste Zeit, dass Sie kommen. Vor einer halben Stunde habe ich den Befehl erhalten, das Lager an die ersten deutschen Vorkommandos zu übergeben. Was das für Sie und Ihre Freunde bedeutet, wissen Sie so gut wie ich.

Da geht der alte Raymond. Den Korb mit den Eiern hat er da gelassen danach. Jetzt müssten noch 15 Leute da sein. Also vor zwei kommt der Doktor nicht drauf. Komm, halt mir mal die Kerze. Ist so dunkel hier in der Ecke. Aber was machen Sie denn da, Madame Chamberly? Stumm still sein. Wenn es herauskommt, werden wir alle erschossen. Ist erschossen, Madame Chamberly? Aber von wem denn? Von den Deutschen natürlich, frag doch nicht so dumm. Wenn sie entdecken, dass seit 3 Jahren ein Verbrecher in unserem Hause wohnt, werden wir alle in die Wand gestellt. Ein Verbrecher? Der Schäfer? Wer redet denn von dem? Der Doktor. Ich habe schon immer gewusst, dass etwas nicht in Ordnung ist mit ihm. Warum schließt er sonst immer hinter sich zu? Keiner darf sein Zimmer betreten, nicht einmal zum Saubermachen. Er macht alles selbst. Ist doch seltsam, nicht wahr? Ja, ist dir natürlich noch gar nicht aufgefallen. Aber ich weiß noch mehr. Sein Zimmer liegt doch neben meinem. Und ich habe einen leichten Schlaf. Es ist nicht das erste Mal, dass er nachts aufschreckte, weil er stöhnt und sich herumwälzt. Aber in letzter Zeit habe ich auch Worte gehört, machte. Ja. Es waren keine französischen Worte, sondern deutsche. Deutsch? Ich habe es ganz deutlich verstanden. Mutter, hat er gesagt, und Joachim. Das ist ein deutscher Name. Und am nächsten Morgen, da war er dann immer ganz verstört. Jetzt sind es noch 12. Die Familie Paratour hat sich wieder zusammen untersuchen lassen, diese Dummköpfe, als ob so etwas hülfe. Gott, das steht doch nicht so herum. Leuchte mir lieber. Madame Chamberly? Ja. Ich möchte fort. Was tun Sie denn da? Sie können doch nicht seinen Schreibtisch aufmachen. Ich habe einen Schlüssel besorgt. Er wird nichts merken. Da, siehst du? Ein Bild. Da. Da ist er und daneben eine Frau. Oh, die ist schön. Und die Kinder. Sehen Sie doch, Frau Chamberly, was für eine Hose der kleine anhat. Ist die nicht lustig? Ach, es ist eine Hose, meine Liebe, wie man sie bei uns nicht trägt. Aber das besagt nichts. Wir müssen weitersuchen. Es ist leer. Sehen Sie, er hat gar nichts versteckt. Ach, das ist merkwürdig. Ich hatte einen Brief erwartet. Na, was ist denn das für ein Kästchen? Da, hier, noch ein Bild. Das ist die gleiche Frau wie vorhin. Eine Postkarte. Herrn Albrecht Busch. Berlin, Heppelstraße, gib 12. Her. Nein, die Karte behalte ich. Die Karte her? Willst du, dass man unser Haus anschaut? Dr. Lefebvre war immer so freundlich zu mir. Und als ich den Ausschlag hatte, da hat er mir eine Salbe gegeben. Sie war viel besser als die vom Dr. Madame Chamberly! So, das ist der Beweis. Damit werde ich jetzt zu den Deutschen gehen. Ich habe recht behalten. Hast du nie bemerkt, dass er einen fremden Akzent hat? Er sagt, er kommt aus der Normandie. Aber mein Vetter Victor, weißt du, der es bis zum Direktor gebracht hat, war auch aus der Normandie. Und der sprach ganz anders. Aber Madame Chamberly, das dürfen Sie doch nicht tun! Das dürfen Sie doch nicht tun, Madame! Wir werden Ihre Aussagen sofort nachprüfen, Madame. Ja? Wenn der von Ihnen beschriebene Mann tatsächlich der aus dem Lager Oiseau nördlich von Paris entflohene Albrecht Busch ist, werde ich veranlassen, dass man Ihnen eine Belohnung auszahlt. Belohnung? Vorausgesetzt, dass er nicht gewarnt worden ist. Aber ich kann mich auf Sie verlassen. Ja, natürlich, Herr Offizier. Ich habe niemandem etwas erzählt. Er ist ein so gefährlicher Mann, aber ich habe ihm nie getraut. Na, keine Sorge, unsere Leute sind bereits unterwegs, für alle Fälle. Und was die Belohnung anbetrifft, ich dachte an 100.000 Francs, so werden wir sie Ihnen ausbezahlen, sobald die Sache geklärt ist. Aber ich möchte ja keine Belohnung, Herr Offizier. Mein Mann soll zurückkommen. Er ist noch immer in Gefangenschaft. Im Lager Bautzen. Hier ist seine letzte Karte vom 25. Mai 1942. Hier. Wird er jetzt entlassen werden? Es tut mir leid, Frau Chamberly, ich kann Ihnen nichts Genaues sagen. Sie haben es mir doch versprochen. Ich? Ja, vorhin, vor ein paar Minuten, Herr Offizier. Sie müssen sich verhört haben. Wo kämen wir hin, wenn wir für jede kleine Denunziation einen Gefangenen freiließen? Gehen Sie nach Hause, Madame. Sie werden Ihre Belohnung erhalten, sobald wir die Identität dieses Albrecht Busch festgestellt haben. Belohnung? Was reden Sie denn da? Ich will keine Belohnung. Ich will meinen Mann. Sie haben mich betrogen. Ich will meinen Mann. Marthe? Dr. Lefebvre! Was ist denn los? Warum kommen Sie in mein Sprechzimmer? Was sollen denn die Patienten denken? Doktor, kommen Sie mit. Frau Chambalu ist zu den Deutschen gegangen. Was? Ja, wir waren in Ihrem Zimmer, Doktor. Verzeihen Sie, ich habe die Karte gefunden an Dr. Albrecht Busch, aber Frau Chambalu hat sie jetzt mitgenommen, weil sie hofft, dass man Dr. Chambalu daraufhin entlässt. Sie hat es schon lange gewusst und ich auch, Doktor. Das war im letzten Jahr. Sie suchten etwas, ein Papier, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Ich stand im Zimmer, aber Sie haben es nicht gesehen. Und da haben Sie geflucht, die Himmel, Donnerwetter. Und das sagen die Deutschen. Ich habe es oft gehört drüben in der Wirtschaft von Père Masson. Aber ich habe sie nicht verraten. Und als Madame Chambalu es mir erzählt hat, habe ich gelogen. Sie werden mir doch glauben, Dr. Lefebvre. Oh mein Gott. Mon Dieu, das Auto, komm schnell hier. Nein, hier über den Balkon und dann durch den Stall, da wird man sie nicht sehen. Ja. Ich komme. Ich komme ja schon. Arme kleine Marthe. Sie machte man verantwortlich, weil man ihn nicht fand. Aber sie war sehr mutig und zum Schluss hat sie nicht einmal geweint. Albrecht war es gelungen, sich in die Schweiz durchzuschlagen. Ende März 1943. Er wurde dort interniert. Eben noch als Jude verfolgt und schon wieder als Deutscher geschmäht und verhaftet. Das Pendel wollte nicht zur Ruhe kommen. Und die Wege der Wanderung waren immer noch weit. Zum fünften Male stand er jetzt am Anfang der Bahn. Aber er war müde geworden und alt, seine Haare waren weiß und die Hände zitterten so sehr von den Strapazen der letzten Flucht, dass man fürchtete, sie würden nie wieder Menschen heilen können. Und das Ziel war weiter entfernt denn je. Keiner seiner Freunde konnte ihm helfen. Die Eingaben kamen zurück. Und so musste Albrecht Busch nach wenigen Wochen, die er im Gefängnis verbrachte, weil er ohne Pass die Grenze überschritten hatte, in das große Internierungslager am Thuner See. Das geschah an dem gleichen Abend, da Radio Büro Münster in einer Sendereihe über Krebsforschung von den Ergebnissen seiner Arbeiten berichtete. Ja, wenn Sie den Stein weiter unten anfassen, tut's nicht so weh. Danke. Ja, das lernt sich schnell. Außerdem ist das die letzte Straße, die wir bauen. Die letzte? Sie haben Humor. Verdun ist gefallen. Stand in der Lagerzeitung. In ein paar Tagen sind die über den Rhein. Ja, Sie müssen den Stein noch weiter unten anfassen. Warten Sie, ich zeig's Ihnen. So. Danke. Sie sind erst gekommen, nicht wahr? Ich denke, man wird Sie zu uns legen. Baracke 13. Sind Sie auch über die Alpen geflohen? Nein, über den Bodensee. Letzte Woche mit einem Boot. Allein in einem Boot? Es war noch ein anderer dabei. Wir sind zusammen durch die halbe Tschechoslowakei gewandert, aber sie haben uns an der Grenze getrennt. Ich heiße Unger und Sie? Busch. Albrecht Busch. Busch? Den Namen habe ich schon mal gehört. Ich war Internist in Berlin. Nein, das war es nicht. Später lebte ich als Arzt in Paris und dann unter falschem Namen in einem kleinen französischen Nest namens Tartobe. Sie haben es gut gehabt. Gut? Ja, Sie konnten in Ihrem Beruf weiterarbeiten. Aber wir? Ich bin bis zum Schluss in Deutschland geblieben. Zuerst haben Sie meine Praxis geplündert. Ich war Anwalt in Stuttgart. Dann kam die Verfolgung, der goldene Stern auf dem Mantel, die Appelle auf dem Kasernenhof. Immer wieder nach Hause geschickt, immer wieder die Angst, alle 14 Tage das Gleiche. Stillgestanden, das erste Glied vortreten, abzählen, nochmal abzählen. Jeder fünfte tritt vor, die anderen können wieder nach Hause gehen. Immer die gleichen sadistischen Spiele. Einmal jeder fünfte, einmal das dritte Glied, einmal jede vierte Frau, einmal die Kinder. Und das Ende war doch immer das Gleiche. Ein Viehwagen, ein Lagertor, grauer Sand und die roten Ziegel des Totenhauses. Und ganz am Schluss die dunkle Eisentür und das leise

Tja, meine Tochter hat geschrieben. Die erste Nachricht seit über 5 Jahren. Es geht ihr gut? Oh ja, ja, sie ist mit einem Franzosen verheiratet. Ich werde sie bald besuchen. Wohnt ganz in der Nähe von Paris. Auch meinem Sohn geht es gut. Er war als Fremdarbeiter in Essen. Aber es ist ihm nichts passiert. Obwohl er unter falschem Namen leben musste. Ich glaube, ich habe Ihnen das alles schon mal erzählt, oder nicht? Warum sehen Sie mich denn so an? Ach, natürlich, Sie haben ja recht. Warum erzähle ich Ihnen das alles? Das kann Sie ja gar nicht interessieren. Bitte verzeihen Sie mir. Doch, Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen, Herr Professor. Ich bin Ihnen dankbar, wenn Sie mir etwas von sich erzählen. Wir alle sind Ihnen dankbar. Wir wissen ja gar nichts von Ihnen. Sie sind... Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Fremd. Fremd nicht, aber... Anders als wir. Sie fürchten mich? Sie haben Angst vor mir? Nein, das ist es nicht. Ja, und manche beneiden mich, weil ich einen guten Anzug trage und Pakete bekomme, während sie hungern müssen. Doch, doch, doch, bitte glauben Sie mir, ich werde gern mit vielen von Ihnen tauschen. Beneiden, das ist es auch nicht, Herr Professor, aber Sie kommen aus einer anderen Welt als wir. Krieg, Bombenangriffe, die Kapitulation, der Einmarsch der Amerikaner und die ersten Wochen nach der Besetzung. Ja, Sie kennen das alles nicht. Sie standen ja auf der anderen Seite. Das soll es ein Vorwurf sein? Wissen Sie, was ich erlebt habe? Können Sie sich das vorstellen, was das heißt? 12 Jahre immer auf der Flucht zu sein? In Lagern, entrechtet und verfolgt? Und dann, wenn man nach Hause kommt, ist niemand mehr da, um einen zu begrüßen? Nein, wir können uns das nicht vorstellen. Ja, das ist es ja gerade. Sehen Sie, wir wissen nichts voneinander und deshalb haben wir Angst vor Ihnen. Also doch. Ja. Aber da ist noch was anderes, Herr Professor. Viele von uns haben noch unter Professor Bauer gearbeitet. Sie wissen, dass man ihn hinausgeworfen hat, weil er eine jüdische Frau hatte und sich nicht scheiden lassen wollte. Ja, was hat denn das mit mir zu tun? Wenn wir mit Ihnen sprechen, Herr Professor, müssen wir immer an Professor Bauer denken. Nicht, dass er Ihnen ähnlich gewesen wäre. Im Gegenteil, er war groß und blond. Aber wenn Sie uns so ansehen und wenn Sie mit uns sprechen, dann ist es immer so, als... Ja? Was denn? Ich kann es nicht erklären. Vielleicht ist es eine Einbildung, aber es geht vielen so. Manchmal, wenn sie durch die Gänge gehen, so leise und ohne, dass man sie hört. Professor Bauer machte das auch immer so. Ja, und wenn sie dann mit uns sprechen, nicht so wie die anderen Ärzte, die schreien und dann ist es gut, sondern ja, beinahe flüsternd, dann wünschten wir manchmal... Ich ginge weg. Ja, das wollten Sie doch sagen. Ja. Vielleicht wünschen wir das wirklich manchmal. So ist das also. Dann brauchten wir nicht mehr an Professor Bauer zu denken. Ich danke Ihnen, Schwester Anneliese. Sie waren sehr offen zu mir. Aber nun lassen Sie mich bitte allein. Ich hätte es Ihnen nicht sagen dürfen, Herr Professor. Doch, Schwester Anneliese. Sie haben ganz recht. Es ist nicht angenehm, wenn man immer an etwas erinnert wird, was man gerne vergessen möchte. 2 Jahre später wurde er pensioniert. Er war sehr krank damals. Aber die Krankheit war nur eine Folge seiner Verlassenheit. Er wusste jetzt, dass sein Leben vorbei war. Zwar war er noch immer ein guter Arzt. Und manchmal, wenn er auf einem Kongress sprach, meinten die Zuhörer, es stünde wieder der alte Albrecht Busch vor ihnen. Aber meistens dauerte es nur wenige Stunden, dann wurde er wieder schweigsam und verschlossen. Sogar die Besuche seiner Kinder konnten daran nichts ändern. In der Klinik blieb er traurig und beinahe abwesend. Und wenn auch der Schatten seines Vorgängers, der zwischen ihm und den anderen stand, langsam lichter wurde, so fühlte er doch deutlich genug, dass man ihm Ehrfurcht, aber keine Freundschaft schenkte.